Kommunistenkneipe, der Podcast. Der rote Faden mit Jörg und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Und zwar inzwischen schon zur 7. Folge der Rubrik Der rote Faden. Und wie immer im roten Faden mit Jörg Kronauer. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, erstmal das Allerwichtigste vorweg. Ann-Sophie sagte mir neulich, irgendwann letztes Jahr, das alte Titelbild des roten Fadens, das sähe echt scheiße aus, war ihr Wortlaut. Ich bin geneigt dazu, ihr recht zu geben. jedenfalls, der rote Faden hat ein krasses Rebranding bekommen und jetzt ein viel, viel ansprechenderes Bild. Wow. Kannst du damit leben, Jörg? Immer, ich kann mit einem leben. Ich fand das auch cool, das alte. Du fandest auch das alte gut. Aber du hast auch das neue gesehen, ne? Ist auch ja, cool. Genau. Das ist sehr cool, auf jeden Fall. Ganz wichtig, ne? Da müssen wir immer unheimlich viel drüber nachdenken, damit auch viele auf dieses Ding klicken. Genau. Okay, ihr merkt schon, für Jörg und mich ist das alles nicht so wichtig. Nachdem das geklärt ist, ich bin noch etwas untröstlich, dass wir beide, also Jörg und ich, wir haben uns leider letztes Wochenende in Berlin nicht treffen können. Echt, haben wir uns verpasst, ja. Haben wir uns echt verpasst, ne? Echt scheiße. Dem Chaos geschuldet. Dem Chaos geschuldet. Ich weiß noch, wir hatten irgendwann zwischen den Jahren oder so, hatten wir uns eigentlich noch und auch Anfang nach Venezuela, nach dem 3. Januar, hatten wir uns noch gesagt, ja, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens sonntags auf der Demo. Mhm. Aber da waren einfach zu viele da und waren einfach zu viele da. Ja. Ja, ich denke auch, dass das Wochenende so als Ganzes, also dieses LLL-Wochenende, Rosa-Luxemburg-Konferenz, andere Konferenzen, die da waren, auch die Demo am Sonntag, können generell, finde ich, kann man erfolgreich irgendwie auswerten und trotz dieser irren Kälte. Mhm. Ja. Hattest du Probleme? War es kalt? Ja, das war genau, die Temperatur war verbesserungsbedürftig. Ja, auf jeden Fall. Das war gut. Echt viele Leute da, vor allem viele junge Genossinnen und Genossen. Also wenn man noch mal so ein bisschen die Zeit auch nur zurückdreht, also so vor 5, 6 Jahren, da war das Durchschnittsalter etwas höher, würde ich vorsichtig sagen. Ich fand auch irgendwie so verhältnismäßig wenig Polizeigewalt. Also jetzt nicht, dass keine da war oder dass ein bisschen Polizeigewalt in Ordnung wäre. Das will ich damit nicht ausdrücken. Ich will nur den Vergleich zu den vorherigen beiden Jahren ziehen. Und da haben wir doch einen relativen Rückgang dieses Jahr verzeichnen können. Mhm. Ich habe zwar gehört, dass gerade im Nachhinein gab es in U- und S-Bahn, haben ein paar Cops nochmal ein bisschen freigedreht. Mhm. Ansonsten, glaube ich, können wir das Wochenende ganz gut bewerten. Ja. Wie gesagt, bis auf den wirklich tragischen Zustand, dass wir uns nicht über den Weg gelaufen sind. Ja, das passiert nicht mehr. Okay, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wollt ja nicht was zur, weiß ich nicht, Rosa-Luxemburg-Konferenz oder so hören oder was Jörg und ich so am Wochenende machen, sondern ihr möchtet was über die Bewegung auf dem Globus hören. Themenvorstellung. Ich würde ganz kurz unsere 5 Themenkomplexe für heute darlegen, damit alle schon mal so eine Idee haben, was wir heute abklopfen. Und dann ist natürlich auch unheimlich viel dabei, was wir heute nicht adressieren können. Bisschen der Zeit geschuldet, klar. Wir werden natürlich über USA und Venezuela sprechen. Ich denke, das wird auch heute den größten zeitlichen Rahmen fassen. Wir werden über die USA und Grönland sprechen. Dann das gerade vereinbarte EU-Mercosur-Abkommen und was die europäischen Bauern davon halten. Mhm. Wir müssen mal wieder einfangen, was gerade in diesem Russland-Ukraine-Krieg, NATO-Europa-Krieg gerade gegenwärtig so der Stand ist. Was hat sich da wieder in den letzten 4 Wochen getan und welche Bewegung haben wir da? Und noch der letzte große Themenkomplex, der auch noch echt ein paar Neuheiten bereithält, die mich jetzt gerade noch überrascht hatten über das Wochenende, nämlich das Wirtschaftswachstum in China und was sich da auch an Neuheiten abzeichnet. Das sind so mal die Themenkomplexe für heute. Und wir steigen jetzt auch direkt ein mit dem Thema USA-Venezuela. Also alles rund so um den 3. Januar. Und ja, 2026 hat ja echt mit so einer richtig heftigen Erschütterung, können sagen, mit einem Faustschlag voll in die Fresse begonnen. Mhm. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon darüber gesprochen, was da für Entwicklungen passieren rund um auch gerade das Küstengebiet von Venezuela. Und dann am 3. Januar eben die Entführung von Nicolas und Cecilia Flores Maduro. Und da einige Entwicklungen, die diesem 3. Januar halt vorweg gingen, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber um das auch nochmal alles einzufangen, Jörg, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was die einzelnen Etappen waren in Sachen US-Aggression? Und vielleicht, Jörg, um das ein bisschen einzugrenzen, ich meine jetzt nicht ausholen bis zur bolivarischen Revolution der 90er. Also man könnte ja weit vorne anfangen, wenn wir von US-Aggression sprechen. Ich meine natürlich so die Zeitspanne der letzten Monate. Ja, genau. Naja, Verhandlungen mit der Regierung von Maduro hat es eigentlich das ganze letzte Jahr durch schon gegeben, mit dem Ziel halt, also mit dem Ziel der USA, die Regierung von Maduro sozusagen zur Aufgabe, weitgehenden Preisgabe ihrer Beziehungen zu Russland und China zu drängen und gleichzeitig sozusagen den Ausverkauf des venezolanischen Öls an die USA eben herzustellen. Verhandlungen gab es da lange. Im Sommer haben die USA dann angefangen, den Druck zu verstärken. Das fing dann damit an, dass ab September die USA dann Boote mit Raketen angegriffen haben, aus der Luft angegriffen haben, die Menschen auf diesen Booten in der überwiegenden Mehrzahl umgebracht haben. Es gab zwei Überlebende, das war es aber auch. Also unter dem Vorwand, da würde es gehen gegen Drogenschmuggel. Ne? Und es wurde damals gesagt, ja, man muss Drogenschmuggel aus Venezuela in die USA bekämpfen. Es ist allgemein bekannt gewesen, dass die Drogen, die in die USA gehen, nicht oder zum überwiegenden Teil nicht aus Venezuela kommen, sondern auf anderen Wegen, und dass aus Venezuela, wenn, dann das Zeug nach Europa geht. Ne? Also was völlig anderes. Also, aber da ging es überhaupt nicht drum, denn das hat man jetzt ja gesehen. Dann war es irgendwann so, dass Trump-Regierung auch angefangen hat, Tanker abzufangen, die venezolanisches Öl halt verkauft, abtransportiert, zum Verkauf abtransportiert haben. Das ging dann los. Damit wurde praktisch die Einnahme, die Haupteinnahmequelle des venezolanischen Staates auf Null gesetzt, mehr oder weniger. Ausnahme die Lieferungen, die in die USA gingen, die wollten die weiterhin haben. Naja, und dann ist die Sache weiter eskaliert. Und wie man jetzt weiß, gab es dann Ende Dezember den Beschluss der Trump-Regierung, eben einen Angriff auf Venezuela zu starten, der dann wegen zunächst schlechten Wetters sich verzögert hat und dann schließlich in der Nacht vom 2. zum 3. Auf den 3. Januar durchgeführt worden ist. Und dieser Angriff, der hat erstmal beinhaltet also das Ziel war es, und das wurde dann auch realisiert, das Ziel war es, den Staatspräsidenten und seine Ehefrau zu verschleppen, zu entführen. Kidnapping ist das, nichts anderes, also Staatskidnapping. Und um das eben durchführen zu können, ist das mit einem massiven Angriff verbunden gewesen, bei dem die venezolanische Flugabwehr ausgeschaltet wurde, bei dem der Stützpunkt attackiert wurde, auf dem Maduro und seine Ehefrau sich aufgehalten haben. Und das ist dann eben der große Überfall auf Venezuela gewesen, der eben in den Tod von mehr als 100 Menschen gemündet hat. Darunter übrigens auch nicht nur insgesamt wohl 55 Militärs und Sicherheitsleute, sondern 32 davon auch aus Kuba. Also das Ganze hat jetzt auch, was die Todesopfer angeht, nicht nur Venezuela, sondern eben auch Kuba betroffen. Ja, das war sozusagen die Entwicklung. Und seitdem geht es eben drum, praktisch, also für die Trump-Regierung geht es drum, das venezolanische Öl zu zocken auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Venezuela praktisch von China und Russland zu trennen, um den chinesischen und den russischen Einfluss in diesem Land und perspektivisch auch auf dem gesamten lateinamerikanischen Kontinent zu reduzieren. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Etwas, was wir ja in der letzten Folge schon haben kommen sehen können. Es ist nämlich in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA, das im Dezember veröffentlicht wurde, weitestgehend schon angelegt. Von daher war es dann doch nicht so sehr überraschend, das, was passiert. Also, dass konkret dieses Kidnapping passiert ist, war vielleicht nicht absehbar. Aber das, was passieren wird, ist jetzt nicht völlig vom Himmel gefallen. Ja. Also kein luftleerer Raum, in dem das Ganze passiert. Jetzt sind sie vor Gericht in New York und da werden da Stück für Stück, also mit Abständen dann Richtern vorgeführt und ich glaube, als Drogenhändler, das ist so der Vorwurf, dass sie da als Drogenhändler agiert haben, müssen sich da rechtfertigen vor US-amerikanischen Gerichten. Ja. Ja, US-Präsident Donald Trump hat ja in den letzten Wochen bestätigt, dass er sich nicht mehr an bestehendes internationales Recht gebunden sieht. Ob das für die USA überhaupt jemals der Fall war. Ich möchte gerne über diese Kontinuitäten auch sprechen, denn in der Regel, auch in der Vergangenheit und interessanterweise auch noch in dem nationalen Sicherheitsstrategiepapier der USA, wird die Softpower immer noch hoch gelobt. Also bisher war es ja immer noch so ein Gebot der Welt und der eigenen Bevölkerung auch, irgendwie zu verklickern, dass man die gute, legitime Weltmacht sei und all diese Militäreinsätze notwendig sind. Laut offiziellen Daten des Congressional Research Service, CRS, das ist der Forschungsdienst des US-Kongresses, da haben die Vereinigten Staaten seit 1991, also seit den letzten 35 Jahren, mindestens 251 militärische Interventionen weltweit durchgeführt. Wobei diese offiziellen Zahlen, die ja schon heftig genug sind, also 251 militärische Interventionen in 35 Jahren, das ist schon eine hohe Zahl, aber selbst die Zahlen von diesem Forschungsdienst des US-Kongresses ist eher eine konservative Schätzung, weil die berücksichtigen zum Beispiel keine verdeckten Einsätze, keine Geheimdienstoperationen oder US-Truppenstationierung unter multinationalen Mandaten. Sowas wird da gar nicht mit aufgeführt. Also die Zahl dürfte real noch viel, viel größer sein. Und das heißt, das ist jetzt alles nicht so völlig was Neues oder wieder einem generellen Charakter, einer generellen Tendenz der US-Außenpolitik. Mhm. Also jetzt die Entführung in Caracas ist eher das jüngste Kettenglied und zeigt, dass der Militarismus eben kein Ausnahmezustand ist, sondern eher die, ich würde mal sagen, Normalform der US-amerikanischen Geopolitik. Und Jörg, jetzt meine ich trotzdem, also trotz der Kontinuitäten, die ich auch gleich ein bisschen vorsichtig mal auflisten möchte, meine ich trotzdem, einen Bruch erkennen zu können. Denn, wie gesagt, bis dahin hat man diesen Militarismus, diese Kriegsoperation versucht, weitestgehend irgendwie zu legitimieren. Da wäre zum Beispiel schon früh angefangen, 1964, Nordvietnam habe US-Kriegsschiffe angegriffen. Ja, so wurde das dann legitimiert. Zu der Frage gibt sogar einen kleinen Büchertisch über das Buch von Gerhard Feldbauer. Der hat da wunderbar, hat er das aufgearbeitet, dass das total daher, also an den Haaren herbeigezogen war. Und es war aber eine Legitimierung. Ja, und die hatte man irgendwie noch, war der Bedarf da, das überhaupt zu legitimieren. Ähnlich ging es weiter Indonesien, wo auch die Jakarta-Methode angefangen hat, sag ich mal. In Panama 89, ja, da hieß es dann, man müsse Demokratie und US-Bürger schützen. Tatsächlich ging es um die Kontrolle über den Panama-Kanal. So eine andere große mediale Lüge, die 1990 große Wellen geschlagen hat, die Brutkastenlüge. Ja, und als Brutkastenlüge wurde über längere Zeit auch immer wieder reproduziert, wurde als Tatsache verklärt. Und da ging es darum, dass irakische Soldaten bei der Invasion Kuwaits im August 1990, also dem Beginn des Zweiten Golfkriegs, kuwaitische Frühgeborene getötet hätten, indem sie diese aus ihren Brutkästen gerissen und auf dem Boden hätten sterben lassen. Es war eine völlig wüste Behauptung, wurde auch 1990 im Kongress der Vereinigten Staaten kolportiert. Die Geschichte war aber tatsächlich eine Erfindung der amerikanischen PR-Agentur Hill and Knowlton. Also, aber man hatte irgendwie diesen ganzen Kram noch legitimiert. 2001, ne, bei Afghanistan, ging es darum, Afghanistan sei verantwortlich für 9/11. Und der War Against Terror ist ja seitdem ohnehin eigentlich die Universallegitimation für jegliche Military Coups. Beim Irak 2003, da hieß es, der Irak verfüge über chemische und biologische Massenvernichtungswaffen, ein Atomwaffenprogramm. War völliger Bullshit, aber ne, man hat sich irgendwie noch dieser Propaganda bemüht. 2011 in Libyen, da hat man gesagt, Gaddafi stehe kurz davor, in Benghazi einen Völkermord zu verüben. Ja, auch das musste als freie Erfindung der US- und NATO-Strategen und Propagandisten eingeräumt werden. Das hat nicht gestimmt. Ja. Und jetzt zu meinem Punkt, also es gibt diese langen Kontinuitäten der US-Geopolitik, dieses Militarismus. Ich hatte es eben schon mal ganz kurz angesprochen, die sogenannte Jakarta-Methode, die begann 1965 in Indonesien, kann vielleicht als Ausgangspunkt dafür bestimmt werden, ab welchem Zeitpunkt dieses ja, methodische Vorgehen auch so einen konzeptionellen Rahmen bekommen hat. Wie gesagt, bis in die Gegenwart sagt auch das nationale Sicherheitsstrategiepapier der USA, die Soft Skills wären ganz wichtig, man braucht Soft Power. Und trotzdem sehen wir auf der propagandistischen Seite eine Veränderung dieser Kontinuität. Wie gesagt, ich meine einen Bruch hier zu erkennen in einer langen Linie. Denn Trump sagt ja, nun sei nur noch seine eigene Moralität, er sei nur noch an seine eigene Moralität gebunden. Und Jörg, wie siehst du das? Ist das jetzt eine Änderung, ein Bruch in dieser Frage, wie die USA ihre Kriegseinsätze legitimieren? Und was bedeutet das für vielleicht auch den Legitimationsverlust? Vielleicht auch bei der eigenen Bevölkerung. Also finden das nicht auch irgendwann die US-amerikanische Bevölkerung scheiße, dass die USA so unverblümt ihre Interessen auf der ganzen Welt durchsetzt und sich nicht mal mehr die Mühe gibt, halbwegs glaubhafte Geschichten zu erfinden? Ja, also ich würde dir da voll zustimmen. Klar, auf der einen Seite ist es erstmal, es gibt diese Kontinuität. Letztlich haben die USA und ja, nicht nur die USA, ne, auch Deutschland und die EU, wenn man sich den Kosovo-Krieg anschaut, ne, war auch völkerrechtswidrig. Ja. Ne? Ja. Die haben aber, klar, die USA natürlich noch in stärkerem Maße, die haben letztlich immer getan, was sie wollten. Ob das jetzt einem internationalen Recht entsprochen hat oder nicht, war letztlich egal. Aber es war ja schon, also dieser Rahmen war noch da. Ne? Das heißt, man hat schon noch irgendwie sich immer an diesen Rahmen gehalten, so grob, und wenn man sich nicht dran gehalten hat, hat man es irgendwie rechtfertigt, ne? Aber man hat diesen Rahmen nicht völlig aufgegeben und ich würde da auch zustimmen, das ist vor allem die Frage der Legitimation, die da wichtig ist. Auf der einen Seite gegenüber der einen Bevölkerung, denn also jeder US-Amerikaner und jede US-Amerikanerin, die wissen jetzt, ne, in ihrem Namen, denn der Präsident ist ja gewählt worden, ne, in ihrem Namen wird jetzt hier einfach nach Strich und Faden gebombt oder was auch immer entführt, was auch immer getan, ne, nur weil es halt den Launen des US-Präsidenten und der herrschenden Clique oder, wenn man so will, der herrschenden Fraktion des US-Kapitals entspricht. Ne? Das ist nun mal die Lage und das ist sicherlich auch für Teile der eigenen Bevölkerung nun nicht gerade zufriedenstellend, dass man weltweit wirklich als so blanker Aggressor wahrgenommen wird, ohne jegliche Entschuldigung. Ne? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch weltweit für die, also auch für die, sagen wir mal, für die herrschenden Klassen in anderen Staaten ein wichtiger Faktor, ne? Denn in der internationalen Politik werden jetzt andere Staaten natürlich, sagen wir mal so, eine Bourgeoisie eines Landes, das mit den USA kooperiert hat über lange Zeit, konnte immer noch sagen, ja, ne, das ist nicht schön, dass die den Irak angreifen, aber, ne, das hat ja irgendwie einen Grund. Das fällt völlig weg. Und das fällt auf eine Art und Weise völlig weg, die wirklich also haarsträubend ist. Ich meine, der Trump hat erst gesagt, er muss gegen Venezuela, muss Venezuela attackieren wegen der Drogen, ne, wegen des Drogenschmuggels in die USA. Dann hat er gesagt, ja, es ist das Öl, sagt er jetzt. Ne? Im Fall von Grönland hat er erst gesagt, ja, halt hier Sicherheit, weil da sind russische Schiffe und chinesische Schiffe unterwegs. Totaler Blödsinn, weiß man inzwischen auch. Jetzt sagt er, ja, er braucht halt Grönland für seinen Golden Dome, ne, also für die Raketenabwehr. Das ist alles völlig willkürlich. Ne? Und offensichtlich willkürlich. Das heißt, das Recht des Stärkeren liegt wirklich offen zutage. Und das ist auch international ein gewaltiger Legitimationsverlust und auch ein gewagtes Spiel, wenn man so will. Denn wenn es wirklich nur noch um das Recht des Stärkeren geht, damit kann sich letztlich, also niemand, der nicht wirklich erheblich mit profitiert, wird sich damit abfinden. Und da diejenigen, die davon profitieren, immer weniger werden, ist das natürlich auch für die USA selbst ein riskantes Spiel. Was wiederum auch erklärt, dass in Teilen der herrschenden Klasse in den USA diese Trump-Strategie nicht auf Zustimmung stößt. Also wird nicht ganz so selbstverständlich die Monroe-Doktrin mit Trumpschem Zusatz jetzt zur Realität umschlagen. Also die Demokraten würden sagen, sie hätten das anders gemacht. Also wenn sie es so, also wenn sie dasselbe Ziel gehabt hätten, sie hätten wahrscheinlich ein anderes, aber das spielt keine Rolle. Aber genau so hätten sie es nicht gemacht. Sie hätten es auf jeden Fall anders irgendwie realisiert. Eben mit einer etwas sozusagen schonenderen Methode. Ja. Bleibt immer ein bisschen spekulativ. Hätte Harris die Wahl gewonnen, was wäre dann passiert? Ja, wahrscheinlich das Gleiche auf anderem Wege. Es hätte jetzt keine grundsätzliche Richtungsumkehr gegeben. Nee. Es gibt ein schönes Beispiel, also auch ein konkretes aus dem vorvergangenen Jahr inzwischen, also von 2024. Da gab es ja tatsächlich Pläne, die hatten da irgendeinen Piloten am Wickel aus Venezuela, der wohl auch mal das Präsidentenflugzeug geflogen hat. Ne? Und da gab es Pläne, den halt dazu zu kriegen, also ihm Geld zu versprechen und ihn dazu zu kriegen, das Flugzeug einfach nicht nach Venezuela zu fliegen, sondern in die USA. Ne? Wo eben auch damals schon ein Haftbefehl gegen Maduro vorlag. Also das wäre unter beiden der Fall gewesen, wäre dieser Plan aufgegangen, ne, der ne, vor einer Weile aufgeflogen ist. Ja. Es Medienberichte drüber. Ne, also ein schönes Beispiel dafür. Die hätten schon auch sowas gemacht, aber sie hätten es weiterhin halbwegs konsistent irgendwie legitimiert oder zu legitimieren versucht und sie hätten vermutlich diesen wirklich, also diese Exzesse da auch mit die ganzen Boote abschießen. Und das hätten sie wahrscheinlich vermieden, einfach aus Legitimationsgründen, ne, um eben sozusagen auch den Widerstand gegen diese Maßnahmen etwas zu dämpfen. Also ich glaube, ganz unabhängig, was man jetzt von George Orwell hält, und ich glaube, viel Kritik ist auch an George Orwell mehr als angebracht, aber diese Formel Krieg ist Frieden, ich denke, Trump hat das Ganze so ein bisschen überholt und sagt, hier ganz ehrlich, Krieg ist Krieg, ist schon okay. Ja. das ist jetzt Politik mit anderen Mitteln. Mhm. Und vielleicht hätten die Strategen und Ideologen unter einer demokratischen, also der Partei der demokratischen Führung versucht, dieses Krieg ist Frieden noch ein bisschen aufrechtzuerhalten und da den ideologischen Beimusik dazu ein bisschen mehr geliefert. Das glaube ich auch. Also bleibt zwar spekulativ, aber ja. Schauen wir vielleicht in dem Kontext auch noch zur Bundesregierung. Die Reaktionen der Bundesregierung waren ja gemischt, beziehungsweise entweder waren keine, sie waren also quasi stumm, man kann nichts zu sagen. Ja. Vom März hieß es einfach nur, es wäre komplex. Andere haben es sogar teilweise befürwortet. Ich fand das unheimlich interessant, innerhalb vor allem der bellizistischen Hardliner, ja, dass es hier zu ganz unterschiedlichen Positionen kam, bei der Beurteilung von diesem US-Angriff in Caracas. Also Hardliner wie Jürgen Hart von der CDU, er fand das erstmal gut, er hat das begrüßt, das Vorgehen der US-Regierung. Andere, uns auch sehr vertraute, ja, bellizistische Hardliner wie Rodrich Kiesewetter oder Agnes Strack-Zimmermann haben auf einmal mit dem Völkerrecht argumentiert und waren nicht Befürworter von diesem Vorgehen. Das hat einen dann erstmal überrascht. Meine Einordnung wäre, zum Beispiel Roderich Kiesewetter, der sich ja immer für einen starken Rüstungshaushalt und für eine Intensivierung der Rüstungsausgaben in der EU stark gemacht hat, der hat jetzt ein zusätzliches Argument bekommen. Ey, wir müssen Deutschland bis an die Zähne bewaffnen, nicht nur wegen Russland und China, sondern auch, um auf unabhängigen militärischen Beinen zu stehen, weil uns die USA nicht mehr helfen wird. Ihr seht, die USA bricht auch das Völkerrecht. Die Konsequenz kann eigentlich nur sein, wir müssen noch mehr Kohle für die Rüstung ausgeben. So, finde ich, ist es dann auch eine plausible Argumentationskette von Roderich Kiesewetter oder Agnes Strack-Zimmermann, die in das gleiche Horn gestoßen hat. Ja, und die sehen natürlich genau, dass sie als Nächste dran sind. Also man sieht es am Beispiel Grönland, kommen wir ja noch dazu, wo eben genau, nicht genau dieselben Methoden, aber doch recht ähnliche auch gegen die EU angewandt werden. Ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Hast du sonst noch irgendwie bei den europäischen sogenannten Wertepartnern, hast du irgendwelche interessanten Reaktionen beobachten können hinsichtlich der Beurteilung von Caracas? Wie ist es gesamteuropäisch? Ist es da einheitlich oder siehst du da auch unterschiedliche Blöcke sich herausbilden? Wer ist wirklich US-Vasall? Es gab noch einen gewissen Widerspruch aus Spanien. Was daran liegt, dass eben der Sanchez, der Ministerpräsident, noch auf einen linken Flügel angewiesen ist bei seinem Regieren. Das heißt, er hat sich noch vergleichsweise deutlich gegen hier diesen US Rechtsbruch ausgesprochen. Ansonsten war es das große Schweigen. Das sehe ich genauso. Ich meine, ich denke, es spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle. Das eine ist, dass sicherlich sich in der EU sonst auch niemand dran gestört hat, wenn jetzt der Maduro weg ist. Ne? Den wollten die ja auch schon länger gerne weg haben. Ja. Man muss ja auch sehen, die Machado ist ja auch vom Europaparlament geehrt worden, ne? Hat ja einen Menschenrechtspreis vom Europaparlament bekommen. Das heißt also, die Weichenstellung ist in der EU auch schon lange da gewesen. Mhm. Und gleichzeitig, denke ich, kann man auch sehen, dass die EU gerade selbst genug Baustellen hat, wo sie sich auch mit den USA anlegen muss. Ukraine ist sicherlich die größte davon. Grönland ist auch eine große inzwischen. Mhm. Von daher, denke ich, hat es auch eine Rolle gespielt, eben zu sagen, okay, wir haben Stress mit den USA. Jetzt legen wir uns nicht auf einem Feld mit den USA noch an, wo wir eigentlich froh sind, dass der Maduro weg ist. Ne? Ja, ja, nur, in Anführungszeichen, um des Völkerrechts willen, starten wir jetzt da keinen großen Streit. Ich denke, das hat schon auch eine Rolle gespielt bei dem, wobei eben einige Stimmen, du hast ja gerade erwähnt, gesagt haben, ne, wir müssen schon schauen, ne, sonst sind wir eben als Nächste dran. Und mein Recht schützt die Schwächeren, ne, und im Verhältnis zu den USA sind die Staaten Europas die Schwächeren, das ist klar. Und von daher, wenn es für sie selbst ernst wird, dann bestehen wahrscheinlich plötzlich auch die Staaten Europas plötzlich eben auf dem Völkerrecht, aus dem Eigeninteresse, eigenen Schutzinteresse heraus. Ja, das große Hauen und Stechen. Das macht wohl etwas Sorge. Also ich glaube, es war Kaja Kallas, die auch ähnlich argumentiert hatte. Also das ist kein legitimer Regierungsvertreter der Maduro. Viel lieber würden wir da eine Frau Machado sehen. Aber völkerrechtskonform ist es nicht mehr. Und das ist Völkerrecht ja unheimlich nützlich in dieser Frage. Mhm. Wenn man es dann als, wie Fabian Lehr das neulich mal, finde ich, treffend beschrieben hat, als Gentleman Agreements zwischen bürgerlichen Nationalstaaten, dann wird das ganz gern herangezogen. Ja, vielleicht hat man da ein bisschen Angst, dass einem dann in Zukunft vielleicht selber die Fälle wegschwimmen, weil man militärisch nicht dazu in der Lage ist, in dieser Welt langfristig zumindest auf gleichem Niveau mitzusprechen. Ja. Gut, wo wir gerade beim Militäretat sind, Jörg, der steigende US-Militäretat soll jetzt ansteigen von 900 Milliarden, unfassbare Summe, auf 1,5 Billionen US-Dollar. Das ist, glaube ich, eine echte Kampfansage an alle, die militärische US-Hegemonie in Frage stellen. Mhm. Ja, damit stellen die USA die Hälfte der globalen Rüstungsausgaben dar. Das ist gigantisch viel. Man könnte jetzt daraus lesen, dass die US-Chefstrategen und ihr Kriegsministerium, sie nennen das ja selber so, ist ein War Ministry, dass das keine Alternative mehr gibt zur militärischen Konfrontation oder zumindest können sie keins erkennen. Das könnte man vielleicht ableiten aus diesem explodierenden Rüstungsetat. Also vielleicht nach dem Motto, die Schlinge um den Hals wird immer enger. Ja, die Tendenz ist klar. Wir haben ja schon auch in der Vergangenheit über die moderne Thukydides-Falle gesprochen, die da Sorge macht. Also vielleicht, wenn die Schlinge um den Hals für die US-Hegemonie immer enger wird, dann müssen wir uns vielleicht den Weg freischießen. Also ich glaube, die US-Hegemonie-Krise spielt hier als Triebkraft eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Ja. Nur wird daraus wahrscheinlich kein halbwegs friedliches Hineinrutschen in die multipolare Weltordnung stattfinden. Also die bestehende Weltmacht USA wird wahrscheinlich sich bis zum Schluss am Thron festhalten und wütend um sich schlagen. Oder vielleicht passiert ja auch was ganz anderes. Ist immer so ein bisschen spekulativ. Jörg, wie siehst du gerade auch gerade im Kontext der gestiegenen Rüstungsausgaben der USA, wie siehst du vielleicht daraus auch die Entwicklungen für kommende Konfrontationen, für kommende Kriege? Ja, also gute Frage. Also prinzipiell würde ich dir völlig zustimmen. Ich meine, man muss ja sehen, der Hegseth hat das neulich gesagt, also der US-Kriegsminister. Ja. Die New York Times hat ihn damit zitiert. Der hat neulich gesagt, wir spielen ja im Pentagon immer unsere Wargames durch. Ja. Also Wargames heißen die, Kriegsspiele. Was ist das? Das ist im Prinzip, setzen die sich da an ihre Schreibtische und spielen halt so einen Krieg am Schreibtisch durch. Ne? Wie läuft das ab? Ne? Wer greift dann an und was passiert und wie auch immer? Und der Hegseth hat gesagt, ja, wenn wir das gegen China durchspielen, wir verlieren dummerweise immer. Blöd gelaufen. Und klar, Den Wirtschaftskrieg haben sie bislang nicht gewinnen können gegen China. Im Gegenteil, es sieht immer besser für China aus. China kann es sich aktuell, ganz aktuelles Beispiel, ne? Dieser KI-Halbleiterhersteller Nvidia, die haben es jetzt durchgesetzt, dass sie endlich China ihre besten oder annähernd die besten Chips liefern dürfen. Jetzt sagt aber China, die wollen wir gar nicht. Ne? Die lassen wir gar nicht ins Land. Der Zoll lässt die nicht ins Land, weil... Ne? Ne? Das heißt also, China ist selbst da schon so weit, dass es nicht mehr auf die USA angewiesen ist. Und das deutet nun klar darauf hin, dass die USA den Wirtschaftskrieg nicht gewinnen, zumindest wenn sie ihn nicht sogar haushoch verlieren gegen China. Ne? Und was bleibt ihnen dann übrig, wenn sie den Wirtschaftskrieg gegen China nicht gewinnen und China immer weiter durchstartet und abhebt? Ne? Dann bleibt letztlich nur der Griff zur physischen Gewalt, also zur materiellen Zerstörung übrig. Und das ist eben der Krieg. Ne? Und genau darauf bereiten sie sich tatsächlich vor. Und diese gewaltigen Kriegsmittel sind natürlich dann weltweit überall einsetzbar. Ne? Das heißt also, die USA können die dann nicht nur gegen Venezuela nutzen, wenn sie da gerade mal den Staatschef entführen wollen, sondern sie können also wirklich weltweit letztlich militärisch weitgehend durchsetzen, was sie wollen. Ne? Also Russland mit seinen Atomstreitkräften wäre da sicherlich noch ein Hindernis, aber nach Europa wird es schon dünner dann. Ne? Und naja gut, das ist eben tatsächlich die Entwicklung. Das heißt also, ja, ne, mit dem US, mit dem Verlust der ökonomischen Dominanz der Vereinigten Staaten, die eigentlich mehr oder weniger schon erreicht ist, der Verlust ist erreicht, geht eben einher die wachsende Bereitschaft, eben dann militärisch zuzuschlagen, und dafür wird eben jetzt gerade aufgerüstet. Der alte Karl von Clausewitz, ne? Krieg ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln, wenn es halt nicht mehr geht, ne? Ja. Jörg, was denkst du, spielt jetzt das Öl die eigentliche zentrale Rolle, wenn wir berücksichtigen, dass die USA inzwischen durch das Fracking Gas weitestgehend energieautark ist, nicht nur das, sondern sogar einen Überschuss hat und von diesem Fracking Gas auch Zeug verhökert, zum Beispiel eben an Deutschland, das ist dieses LNG, dieses Liquefied Natural Gas, also ums Öl zumindest nicht für die eigene Versorgung, es hieß, ich glaube, Trump hat auch gesagt, es wird dann zum Marktpreis verkauft, geht es vielleicht primär eher darum Russland und vor allem eben, du hast ja jetzt auch schon eigentlich angesprochen, vor allem China aus dem eigenen Hoheitsgebiet rauszuhalten, die Intensivierung des Handels zwischen Venezuela und China. Also nicht, dass das beide nicht vereinbar wäre, ne? Das kann ja auch ein doppelter Gewinn sein. Auf der einen Seite zieht man denen das Öl ab und verkauft das zu Marktpreisen und gleichzeitig hält man die Konkurrenz aus dem, was man selber den eigenen Hinterhof nennt, raus. Also denkst du, das sind so gleichwertige, primäre Punkte, die das Ganze begünstigt haben? Und vielleicht damit noch verknüpft die Frage, warum gerade jetzt? Ja, also ich denke, das Hauptziel würde ich schon darin sehen, was eigentlich auch die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten beschreibt, nämlich andere Mächte, sprich vor allem China und Russland, rauszudrängen. Und das würde ich auch hinter dem Überfall auf Venezuela als langfristigen Hauptgrund sehen. Vor allem auch deswegen, weil natürlich die venezolanischen Ölvorräte sehr groß sind. Das sind wohl die größten weltweit. Das heißt, das ist einfach ein Machtfaktor, ne? Also ein monetärer Faktor. Energierohstoffe sind immer wichtig. Und in der nationalen Sicherheitsstrategie steht ja auch drin, dass man eben dafür sorgen will, dass wichtige Ressourcen, ne? Also wichtige Assets heißt das, glaube ich, vom Begriff her, ne, dass die nicht in gegnerische Hände gelangen. Und wenn man das verhindern will, muss man sich selber draufsetzen. Ne, da muss man sich selber in Beschlag nehmen. Und das tun die Vereinigten Staaten gerade. Insofern ist das Öl schon ein wichtiges Ziel. Und zwar würde ich denken, vor allem deswegen, damit es eben nicht unter chinesische Kontrolle gerät. Die chinesischen Konzerne aus der Branche, die waren in Venezuela immer stärker aktiv. Ne? Und insofern ist, ja, genau. Warum gerade jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das Ganze ist schon ein Ziel von Trump für seine zweite Amtszeit insgesamt gewesen. Es hat ja angefangen mit dem Streit um den Panama-Kanal, ne, der sich übrigens immer noch hinzieht. Das ist immer noch nicht sozusagen aus US-Sicht geklärt. Aber gut, damit hat es angefangen und ich denke, Trump wäre gerne viel schneller gewesen. Er wollte ja auch den Ukraine-Krieg erstmal schnell zur Ruhe kriegen, um dann eben mit anderen Sachen anfangen zu können. Ne? Und wäre das gelungen, wäre es alles vielleicht viel schneller gegangen. Aber gut, Das ist alles Spekulation. Auf jeden Fall hat es ihn jetzt gedrängt, da eben für klare Verhältnisse aus seiner Sicht zu schaffen und das jetzt getan. Und mit dem Öl, ich denke, es sind schon zwei Fliegen mit einer Klappe, denn das Öl ist nach wie vor ein wichtiger Faktor, wobei auf der anderen Seite mich wundert, wie wenig die Trump-Regierung da ihre die Widersprüche ihrer Strategie wirklich offen liegen lässt. Also das Ding ist, du hast die US-Fracker gerade genannt, ne? Die sind ja wirklich auf Hochtouren und das Ding ist, die sind mit der Lage ganz zufrieden, denn wenn jetzt plötzlich viel mehr Öl auf den Weltmarkt kommt, dann sinkt ja der Preis, ne? Das ist ja so. Ja, und wenn der Preis sinkt, die US-Fracker, die brauchen einen Mindestpreis. Unter dem lohnt sich das teure Fracking nicht. Fracking ist teuer. Und das heißt, wenn das venezolanische Öl wirklich auf den Weltmarkt kommen würde, müssten einige von den US-Frackern wahrscheinlich aussteigen. Trump ist, wenn man so will, gerade dabei, Teile seiner eigenen Fracking-Branche zu ruinieren, wenn das so aufgehen würde. Auf der anderen Seite, die US-Ölkonzerne, von denen der Trump gesagt hat, die pumpen jetzt das ganze Öl aus dem venezolanischen Boden raus, ne? Die wollen im Moment gar nicht. Die sagen auf der einen Seite, das ist uns viel zu unsicher. Die Rechtsbedingungen sind unklar. Was ist, wenn in 4 Jahren eine andere US-Regierung da ist, die das nicht mehr so durchdrückt, dann werden wir wieder enteignet, so sagen die das. Ne? Sind ja zweimal 76 unter Chavez dann halt teilverstaatlicht worden. Ja. Auch für die ist die Frage, ob sich die Dutzende Milliarden US-Dollar an Investitionen, die man braucht, um die Erdölindustrie da wieder aufzubauen, ob sich überhaupt noch rechnen. Wenn nämlich alle Welt außer den USA aus dem Öl aussteigt. Und selbst in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es einen irren Boom an erneuerbaren Energien, weil die einfach umstellen auf den Wechsel, der sich global abzeichnet. Nur die USA nicht. Aber wer investiert denn da noch wirklich vielleicht 100 Milliarden Dollar, davon wird geredet, ins Öl, ne, in so einer Lage? Das heißt also, da sind immense Widersprüche auf Seiten der US-Politik wirklich offen zutage liegend zu sehen. Total spannend, ja. Wenn man dann mehr hat auf der Angebotsseite, das reduziert den Preis, klar. Das ist schon augenscheinlich, ja. Es ist ja, muss man ja dazu sagen, auch in dieser strategischen Überlegung von Anfang an ging es ja nie nur um Venezuela. Es wurde ja immer Kolumbien gleich mit adressiert. Das können wir jetzt nicht in dem Umfang hier mit besprechen. Nicht nur Kolumbien, sondern auch Kuba. Wird immer wieder mitgenannt, wobei bei Kuba scheint die Einschätzung zu sein, zumindest das, was verlautbart wird, dass Kuba quasi alleine zugrunde gehen wird durch das US-Embargo, jetzt noch durch das Wegfallen des venezolanischen Öls, bleibt Kuba eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich im Sinne der USA diesen Status nicht mehr aufrechterhalten können, eine sozialistische Insel zu sein. Es wurde ja auch das kam dann aber sogar von Journalisten, die haben dann gefragt, den Trump, ob es nicht eine gute Idee wäre, für die Führung Kubas den Außenminister Marco Rubio einzusetzen. Und Trump hatte das dann quittiert mit, das wäre eine tolle Idee, it's a good idea. Ja, also. Irre. Total irre, ja. Okay, wollen wir mal das Spielfeld wechseln, auf einen anderen Krisenherd ein Auge werfen, Grönland und die USA. Ich habe mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert und zwar ist das gar nicht so neu, sondern schon bereits 1867, kurz nachdem die USA Alaska gekauft haben, da zeigte die US-Regierung Interesse an Grönland und erwog die Insel von Dänemark damals schon zu erwerben, ne? Also am Ende des 19. Jahrhunderts oder Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Wenn ich mich gerade nicht irre, sogar in dem Jahr, in dem das Kapitalband 1 erschienen ist. wahrscheinlich kein Zusammenhang. 1910 schlug ein US-Botschafter einen komplexen Landtausch auch schon vor in den USA gegen Grönland, dass man da so bestimmte Gebiete gegeneinander austauscht. Das hat alles nicht stattgefunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte die US-Regierung unter Harry S. Truman ins Gedächtnis rufen, das war der Typ, der die Atomschläge auf Nagasaki und Hiroshima zu verantworten hatte, Der machte auch einen ersten offiziellen Kaufversuch. Also da ging es da nicht um Tauschen, wir tauschen hier Ländereien, sondern der hat ein Angebot gemacht. Da ging es noch um 100 Millionen US-Dollar in Gold an Dänemark. Da hat Dänemark noch gesagt, nee, also wir verhökern unser Grönland nicht. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr militärische Basen aufschlagen. Da gab es dann, glaube ich, die ersten oder die ersten beiden US-Militärbases auf Grönland. Wie gesagt, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Erst 1919 wurde das dann wieder zum Thema in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Da gab es dann schon das erste Kaufangebot. Donald Trump, verglich das damals mit einem großen Immobiliengeschäft. Und jetzt eben 2025, 26 wurde diese Idee in der zweiten Amtszeit von Trump wieder aufgegriffen. Und Trump macht jetzt ganz erneut klar, dass die USA Grönland erwerben wollen. Erwerben, ne, wenn man das so nennt, keine Ahnung. Und du hattest ja auch vorhin schon mal erwähnt, ne, teilweise begründet mit nationaler Sicherheit, dann mit geopolitischem Wettbewerb, ne, also das Hauen und Stechen der bürgerlichen Nationalstaaten. Es geht darum, Russland, da irgendwelche Schiffe da wegzuhalten, die nie da waren. Aber innerhalb der US-Regierung ist das gar nicht so einheitlich. Und es gab da einen total spannenden Artikel im German Foreign Policy. Jörg, also US-Strategen, also gerade so die Leute, die im Pentagon sitzen und verstehen, wie das Ganze funktioniert, und so diese Milliardärsklicke rund um Trump, sind da sehr unterschiedlicher Haltung. Wie sieht das aus? Die, was Trump ja tut, ist ja ein doppeltes, oder ein dreifaches zumindest. Das eine ist zu sagen, die Insel Grönland ist strategisch für die USA unglaublich wichtig. Da würden, glaube ich, fast alle in den USA zustimmen. Was er dann sagt, die USA müssen diese Insel besitzen, da stimmen schon sehr viele nicht mehr zu, vor allem eben Leute in den Apparaten und Strategen, die langfristig denken, die würden sagen, das ist nicht nötig, denn es gibt Verträge zwischen den USA und Dänemark, einschließlich Grönland inzwischen, seit Grönland eben größere Autonomierechte hat, die besagen mehr oder weniger sinngemäß, dass die USA halt Stützpunkte nach Grönland pflanzen können, eigentlich wie sie wollen. Und wenn eben diese Insel strategisch wichtig ist, dann hätten die USA, und das wird auch von dänischen und auch grönländischen Politikern eigentlich immer wieder bestätigt, die hätten da freie Bahn, um ihre Stützpunkte, die sie haben wollen, ihre Raketenabwehranlagen und solche Dinge, die da wirklich aufzubauen. Da würde nichts gegensprechen. Und insofern ist, so sagen die es, der wirkliche Erwerb nicht nötig. Da würde jetzt die Trump-Fraktion im Gegenzug natürlich sagen, okay, die NATO existiert noch, aber was, wenn es mit der NATO mal rumpelt in den Erschütterungen, die auf die Weltpolitik zukommen, dann ist es immer besser, wenn man das Zeug wirklich selbst hat, ne? Also wenn man eben Grönland besitzt. Und da gehen wohl noch einige eben mit aus der Republikanischen Partei, aber bei der Frage, ob man dann wirklich zu der Drohung mit einer militärischen Annexion übergehen soll, da wird es dann schon dünner. Und da sagen Leute, die strategisch planen in den USA, die sagen, nee, also das richtet zu viel Schaden an, das können wir nicht machen. Und das wird vor allem unterstützt eben von der Clique um Trump rum, also von dieser Fraktion des US-Kapitals, zu der zum Beispiel J.D. Vance gehört, der Vizepräsident. Das sind Leute, auch wenn er offiziell jetzt abgesägt worden sind, wie der Elon Musk, ne, also vor allem also diese Fraktion der IT-Oligarchen, ne, oder KI-Oligarchen, was es auch immer jetzt im Detail für Leute sind, die da halt wirklich auf Herrschaftsmodelle setzen, die abenteuerlich sind und die dann eben auch dem widersprechen, was eher langfristig planende Strategen eben im Moment wollen. Ja, also die Praxis dieser Landnahme ist noch nicht ganz geklärt, aber die Europäer zeigen schon ihr Uneinverständnis mit dem Ganzen. Es gibt Militäreinheiten, die jetzt zu so einer Art Erkundungsoperation entsendet wurden, darunter auch Soldaten der Bundeswehr. Und das fand jetzt wiederum Donald Trump nicht so lustig. Er hätte sich wohl vorgestellt, dass das Ganze reibungsfreier vonstatten geht und begegnet dem Ganzen jetzt mit Strafzöllen. oder droht die an? Ich glaube, sie sind noch nicht durch, sondern es wird erstmal, entweder zieht ihr euch wieder zurück mit euren paar Hanseln oder es gibt Strafzölle. Ich glaube, so ungefähr ist der gegenwärtige Stand, oder Jörg? Genau, genau. Zum 1. Februar 10%, wenn die Truppen bis dahin nicht weg sind und der Verkauf Grönlands eingeleitet ist, das will er gleich direkt mit durchsetzen, und ab dem 1. Juni 25% dauerhaft, bis Grönland in US-Besitz ist. Das sagt er. Ja. Ich hatte jetzt noch gelesen, dass es auch ziemlich konkrete Beziehungen gibt, eher so persönliche Beziehungen zwischen Donald Trump und einem alten, ich glaube, Schul- oder Studienkollegen. Studienkollege, genau. Ja, ein Studienkollege, ne, wo es auch darum geht, dort in Grönland ein Wasserwerk zu treiben oder eine Wasseraufbereitungsfirma. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ein Wasserkraftwerk ist es. Es ist ein Wasserkraftwerk eigentlich. Also, beides. Das ist der Ronald Lauder. Das ist auch so ein US-Milliardär halt, ne? Wie du sagst, ja, ne? Studienfreund von Trump. Und der hat zwei Projekte gerade laufen. Ein wirklich Geschäftsprojekt, also wo er praktisch in eine Firma investiert, die auf Umwegen plant, ein Wasserkraftwerk am größten See in Grönland zu errichten. Da soll dann eine Aluminiumschmelze dran gebaut werden. Und das ist ein Milliardenprojekt, mit dem man sehr viel Geld verdienen kann. Ronald Lauder hat gleichzeitig ein etwas obskures Projekt laufen, wo es um so Quellwasser geht, dass man das angeblich ein ganz tolles Wasser ist, was man irgendwelchen anderen Millionären, Milliardären für viel Geld verkaufen kann. Aber gut, das Interessante an diesen sind nicht die paar Wasserflaschen, die da verkauft werden, sondern ne, dieses Unternehmen gehört sozusagen zwei Grönländern. Einer davon ist der Ehemann von der Außenministerin. Ne, also man kauft sich da praktisch direkte Beziehungen zur Außenministerin, mehr oder weniger. Das ist sozusagen das Ziel dieses Projekts. Und das Komische ist, dass der Lauder derjenige ist, der schon Ende 2018 wohl dem Trump damals diesen Floh mit Dänemark, mit Grönland ins Ohr gesetzt hat. Na, das ist gut belegt inzwischen, unter anderem durch den John Bolton, den damaligen nationalen Sicherheitsberater von Trump. Welche Ziele der Lauder damit wirklich genau verfolgt, ist bis heute nicht ganz klar. Aber klar ist, dass er es inzwischen mit geschäftlichen Projekten verbindet. Und geschäftliche Projekte haben da auch andere. Es gibt ein Unternehmen, ein US-Unternehmen, Cobalt Metals heißt das, das man eigentlich aus dem Kongo kennt. Denn Cobalt Metals ist einer der großen Profiteure der Trump'schen Aktivitäten im Kongo. Ne? Die haben da Zugriff jetzt auf große Vorräte bekommen. Und sind Aktivisten, eine Aktivistin im Kongo wirklich ein Dorn im Auge. Das ist so ein Unternehmen, das für die Ausbeutung von Rohstoffen künstliche Intelligenz einsetzt und entsprechend finanziert wird von dieser ganzen KI-Blase, ne, im Silicon Valley. Und dieses Unternehmen ist auch in Grönland unterwegs. Ne? Also auch da kann man sehen, wie diese KI, IT, was auch immer Blase, ne, Peter Thiel und solche Leute, in dem Fall ist Peter Thiel nicht dabei, aber andere aus seinem Umfeld halt, wie die eben tatsächlich auch aktuell geschäftliche Projekte in Grönland verfolgen. Und man kann spekulieren, dass es natürlich für die günstiger wäre, wenn Grönland den USA gehören würde. Auf der anderen Seite machen sie auch Projekte im Kongo, ohne dass sie fordern, dass der Kongo zum US-Besitz wird. Also ich glaube, die könnten mit beiden Varianten. Aber es sind schon Sachen, wo man sich fragt, wo ist da eigentlich noch die Trennung zwischen wirklich privaten und staatlichen Interessen. Nun gut, die ist nie wirklich da gewesen. Ne? Die herrschende Klasse hat immer die Politik für ihre Leute über den Staat gemacht. Ne? Aber dass es so wirklich offen zutage liegt, das ist nun schon ein auf jeden Fall quantitativer, bemerkenswerter Schritt. Ja. Wagen wir uns in das nächste Themenfeld, das wir noch vor uns haben, das Freihandelsabkommen. Das Freihandelsabkommen, das gerade beschlossen wurde in Paraguay, wurde es unterzeichnet, und zwar das EU-Mercosur-Abkommen. Das ist schon wirklich lange Gegenstand von Verhandlungen, also jahrzehntelang. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie im 26. Jahr gewesen, in dem verhandelt wurde. Eine riesige Freihandelszone. Es wird versprochen, wirtschaftliche Impulse etwa durch Zollabbau und besseren Zugang zu Rohstoffen. Gleichzeitig schwächen Schutzmaßnahmen wie Quoten etwa bei Rindfleisch den freien Handel und sorgen für Unmut in Südamerika. Zudem bleibt offen, ob Umwelt- und Klimaschutzversprechen sowie die Sorgen europäischer Landwirte in der Praxis wirklich ernsthaft berücksichtigt werden. Jetzt kann die weltweit größte Freihandelszone zwischen den 27 EU-Mitgliedstaaten und den südamerikanischen Ländern Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay ratifiziert werden. Ihr merkt schon, liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, die letzten Worte entstammen nicht so ganz meiner Feder, sondern das ist quasi der Klang der Tagesschau. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das so ist mit den Sorgen der europäischen Landwirte. Die sind nämlich nicht nur besorgt, die sind stinksauer und bringen das auch ordentlich zum Ausdruck. Jörg, wie hast du die Proteste der europäischen Landwirte, ich würde sagen vornehmlich der französischen Landwirte, in Brüssel beobachtet? Ja, die sind stark geworden. Die waren vorher eigentlich schon stark und jetzt sind sie wieder aufgeflammt, mehr oder weniger. Und ich denke auch, sie sind nicht so rasch zur Ruhe zu kriegen. Das Problem ist ja für die tatsächlich, also was dieses Freihandelsabkommen macht, ist ja, deswegen ist es ein Freihandelsabkommen, ist eben die Zollschranken weitgehend zu senken. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass natürlich europäische Industrieprodukte jetzt massig nach Südamerika können, in die Mercosur-Staaten rein. Das ist sehr günstig, vor allem für, sagen auch Wirtschaftsmedien ganz offen, das ist vor allem für die deutsche Wirtschaft günstig, denn die hat Exportpotenziale nach Brasilien, nach Argentinien rein. Deutsche Autos zum Beispiel, ne, die können jetzt leichter nach Argentinien, nach Brasilien exportiert werden. Von daher große Chancen für die deutsche Exportindustrie. Aber es ist natürlich auch andersrum. Ne? Also auch die EU musste Zollschranken abbauen und das waren halt Agrarzollschranken. Und das betrifft vor allem die französischen Bauern, die jetzt eben, wie du erwähnst, ne, durch argentinisches Rindfleisch zum Beispiel, ne, eben ihren eigenen ihre eigenen Absatzpotenziale bedroht sehen, eben durch billigeres, kostengünstigeres Fleisch aus Südamerika. Ja, und das ist für die natürlich ein strukturell großes Problem. Das soll jetzt erstmal ein bisschen gekittet werden durch spezielle Zuschüsse für die Landwirte und Landwirtinnen in der EU. Frankreich hat bestimmte Zuschüsse eben durchgesetzt, die die erhalten sollen. Aber das sind natürlich nur Überbrückungsgelder, ne, fürs Erste. Auf Dauer ist das sicherlich für die europäische Landwirtschaft ein großes Problem. Und das wird aller Voraussicht nach tatsächlich eine ganze Menge an Bauern und Bäuerinnen in den Ruin treiben. Zum Beispiel in Frankreich, auch in Polen oder Österreich, wo es Proteste gab. Da ist sicherlich noch einiges an Konfliktpotenzial für die nächste Zukunft vorhanden, würde ich denken. Ja, gut. Auf der einen Seite ist das irgendwie kapitalistischer Normalbetrieb. Aber es deckt sich auf jeden Fall die Konsequenzen, also wer hier Profiteur und wer Verlierer ist bei diesem Freihandelsabkommen, deckt sich so ein Stück weit mit dem, was ich auch gelesen hatte, zum Beispiel vom BDI, also dem Bundesverband der deutschen Industrie. Da wird das bewertet als wichtiger Erfolg, ja? Sagt die Hauptgeschäftsführerin, die Tanja Gönner, sagte ganz wichtiger Erfolg. Die scheinen davon Profiteure zu sein. Auch Chef des Verbandes der chemischen Industrie, VCI, Wolfgang Große-Endrup, sprach auch von einem starken Signal in schwierigen Zeiten. Also ich glaube, da haben wir schon zwei Branchen, die auf der Seite der Profiteure sind. Sicherlich auch auf den Seiten der Profiteuren, aber das kannst du vielleicht besser beurteilen, Jörg. Auch in den Mercosur-Staaten gibt es ja Profiteure. Also letzten Endes sind da jetzt wiederum Landwirte, die ihre Produkte, ihre Waren global oder zumindest dann transatlantisch-europäisch verkaufen können. Also die werden, wahrscheinlich wird es auch einen ordentlichen Boom geben für den südamerikanischen Handelsteil. Ja, im Bereich der Landwirtschaft das schon, wobei es auf anderen Feldern halt wirklich schlecht aussieht. Also das ist zum einen die Industrie, zum Beispiel die Kfz-Industrie in Argentinien, die sich besonders erfreut, wobei das zum Teil auch deutsche Konzerne sind, die dort ihre Standorte haben. Ja. Also auch da beißt sich das deutsche Kapital ins eigene Fleisch, wenn man so will. Aber gut, in der Summe profitieren sie auf jeden Fall. Und wo es größere Probleme geben kann, das ist der Mittelstand. Es gab schon länger auch Proteste aus dem brasilianischen Mittelstand, die einfach sagen, ja, wir kriegen im Moment noch Aufträge bei Ausschreibungen der Regierung. Das können wir aber zukünftig dann wirklich abhaken, denn dann kann sich bei Regierungsaufträgen, Projekten eben auch die europäische Konkurrenz gleichberechtigt bewerben und die wird uns die Geschäfte wegschnappen und dann geht es für den brasilianischen Mittelstand bergab. Auch da muss man schauen, wie es wirklich kommt. Das kann niemand so wirklich vorhersehen. Aber die Karten für den brasilianischen Mittelstand oder zumindest für Teile des brasilianischen Mittelstandes haben sich deutlich verschlechtert durch dieses Abkommen. Vielleicht nochmal auf den Protestcharakter auch von den europäischen, vornehmlich französischen Landwirten zu kommen. Also da steckt schon einiges dahinter. Die sind ja auch nach Brüssel gereist, haben da mit Mist und Kartoffeln geworfen. Mhm. Die haben Reifen, die haben Stroh angezündet. Ja, gab auch bei Gebäuden bzw. Polizeibarrikaden, die wurden auch mit Exkrementen beschmiert. Also die haben da schon irgendwie so eine interessante Protestform. Die Polizei hat natürlich dann auch entsprechend reagiert. Die gingen dann mit Tränengas, Rauchgranaten, Wasserwerfern vor. Also da hat es schon ganz schön geknallt. Mhm. Ja, das wird jetzt natürlich interessant werden, wie das weitergeht. Also ich denke, da sollten wir ein Auge drauf behalten, wie dieses Freihandelsabkommen sich dann ab jetzt entwickelt. Denn es ist ja jetzt unterzeichnet. Ja. Und ich sag mal, wenn Leute wie Milei in Argentinien über sowas jubeln, dann sollte das schon mal immer genug Anlass sein, da ein kritisches Auge drauf zu haben. Ja, Schauen wir also weiterhin. Okay, dann das Thema, das uns seit der ersten Folge natürlich begleitet, die Entwicklung im Ukraine-Russland-Europa-NATO-Krieg. Ganz kurz möchte ich was vorlesen aus einem der jüngeren Berichte von Reinhard Lauterbach. Und zwar: Der russische Angriff auf ein Ziel in Lviv galt offenbar nicht dem unterirdischen Gasspeicher bei Strych. Das geht aus inzwischen bekannt gewordenen Aufnahmen mit Geolokalisierung aus ukrainischen Quellen hervor. In Wahrheit habe der Angriff, also dieser russische Angriff mit der Urechnik, der Flugzeugwerft am Flughafen von Lviv gegolten. Und ähnlich wie bereits beim ersten Einsatz der russischen Hyperschallrakete im November 2024, sei auch diesmal die Rakete ohne Sprengköpfe verwendet worden, die allein durch ihre kinetische Energie Schäden anrichte. Ja, wie schwer diese waren, also diese Schäden, wurde zunächst erstmal nicht bekannt, schreibt Reinhard Lauterbach. Russland hat sich dazu nicht geäußert, die Ukraine auch nicht. Und generell überwiegt die Einschätzung, dass das Ziel des Angriffs kein militärisches, sondern ein politisches gewesen sei, nämlich dem über eine Truppenstationierung in der Westukraine nachdenkender Staaten Westeuropas, der sich selbst bezeichnenden Koalition der Willigen, deutlich zu machen, dass auch frontferne Ziele von russischen Raketen erreicht werden können. So schreibt Reinhard Lauterbach. Aber das war jetzt so eine wichtige Entwicklung, denke ich, dieser Angriff mit der Orechnik, der zweite Angriff mit einer Orechnik-Rakete. Jörg, das ist schon ein heftiger Angriff, den das russische Militär hier verübt. Darüber hinaus gibt es ja immer gehäuftere Angriffe auch auf die Energieversorgung in Kiew. Das bei diesen schweinekalten Temperaturen wirklich lebensbedrohlich ist für die Kiewer Bevölkerung auch. Mhm. Also die Tendenz, würde ich jetzt sagen, ist, dass die Zivilbevölkerung immer mehr als ja ohnehin schon in die Kriegskatastrophen mit hineingezogen wird. Ja, welche Beobachtungen machst du so auch vielleicht seit unserem letzten Gespräch, seitdem wir im Dezember über das Thema gesprochen haben? Wie beobachtest du gerade die Lage? Ich würde das auch weitgehend teilen. Ich denke, die Sache ist ja die, dass im Prinzip inzwischen auf allen Seiten gesagt wird, man würde eigentlich doch gerne irgendwie Frieden haben oder zumindest einen Waffenstillstand. Und die Frage ist halt immer noch die nach den Modalitäten. Und da gibt es nach wie vor eine Sache, die ich wirklich sehr hinderlich finde eigentlich. Die Gesamtlage ist ja so, dass Russland militärisch in der Offensive ist. Ne? Und im Krieg ist das der entscheidende Faktor. So ist es im Krieg. Ne? Ja. Wer militärisch in der Offensive ist, kann den Gang der Dinge bestimmen, kann sagen, ich höre auf, ne? Aber dafür will ich das haben. Oder er kann sagen, wenn ich nicht genug Zugeständnisse kriege, führe ich den Krieg weiter. Ja. Das ist so die große Lage gerade. Und in dieser Lage ist es jetzt so, dass diese selbsternannte Koalition der Willigen sagt, ja, wir haben jetzt tolle Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die sehen vor, dass Truppen aus Frankreich zum Beispiel, aus Großbritannien, aus NATO-Staaten also, auf ukrainischem Territorium stationiert werden. Das ist nun allgemein bekannt, dass es ein Kriegsziel oder das zentrale Kriegsziel Russlands ist, eben, dass die Ukraine nicht auf die eine oder andere Weise von der NATO absorbiert wird. ne, also die NATO aus der Ukraine rauszuhalten. Mhm. Und zu diesem Plan, eben europäische NATO-Soldaten in der Ukraine zu stationieren, hat vor einigen Monaten der Wolfgang Ischinger, ne, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, kein Linker, um Gottes Willen, ne? Ja, der wirklich hat, nicht. Also der, und auch kein Russlandfreund in Anführungszeichen, übrigens, der hat gesagt, Leute, vergesst doch diese Idee, ne? Also ihr macht doch hier, das ist doch dummes Schaulaufen, ne? Weil Russland wird dir nicht zustimmen, Punkt. Ne, also das könnt ihr euch sparen, ne, diese ganze Show mit westlichen Soldaten auf ukrainischem Territorium. Und ja, das ist eben nach wie vor so, dass meiner Einschätzung nach durch dieses Gepose sozusagen halt eben die Friedensverhandlungen nach wie vor verhindert werden. Und Russland legt eben immer noch eine Schippe drauf. Die Zivilbevölkerung gerät eben durch die fehlende Energieversorgung bei klirrender Kälte, ne, bei wirklich irrer Kälte, immer mehr ins Visier des Ganzen. Das ist eine ganz bittere Geschichte und ich persönlich würde ja denken, man müsste wirklich schnellstens zu vernünftigen Friedensverhandlungen gehen und nach aktueller Lage geht das nicht anders, als eben russische Kernforderungen aufzunehmen. So ist es im Krieg eben. Ne? Und vielleicht noch ein Punkt, der mich ein bisschen umtreibt gerade. Das ist eine Äußerung, die Merz vor 3-4 Tagen getätigt hat. Ich glaube, Mittwoch ist es gewesen. In Halle meinst du das? In Halle bei dieser Neujahresempfang? Genau, wo er gesagt hat, sinngemäß, ja, wir sind jetzt in der Lage, wo doch Frieden mit unserem Nachbarn Russland mal eine ganz schöne Sache wäre. Ne, ja. Das ist nun was, das hat kein führender Politiker in den letzten 4 Jahren in irgendeiner Weise gesagt. Ne? Ja, ja. Und das fällt aus dem Rahmen. Und ja, man kann jetzt groß spekulieren, war das ein Ausrutscher, wollte eigentlich Stadtbild sagen und hat was anderes gesagt. Ne? Also man ist ja manchmal nicht sicher, ob er wirklich genau klar hat, was er sagt. Ne? Also wenn man dran denkt, wie er über Belém hergezogen hat, diese Stadt im Norden Brasiliens, ne? Also wirklich stumpf beschimpft, ne? Und das Ganze ist öffentlich geworden und ein großes PR-Desaster gewesen. Aber das würde ich jetzt in dem Fall nicht denken. Das fällt so aus dem Rahmen, dass ich nicht glaube, dass ihm das rausgerutscht ist. Und die Frage ist, was will mit dieser Äußerung. Ich glaube nicht, dass man das wirklich beantworten kann im Moment. Man kann feststellen, dass die Bundesregierung in einer schwierigen Lage ist. Und zwar vor allem wegen Grönland jetzt. Denn wenn sie in Grönland nachgibt, wenn sie Grönland preisgibt praktisch, ist sie vor den Augen, zusammen mit der EU, vor den Augen der Weltöffentlichkeit wirklich der Lächerlichkeit preisgegeben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn sie eben Grönland aufgibt, zusammen mit der EU, dass dann Trump einen weiteren Erfolg mit seinen Zöllen zielt hat. Ne? Das heißt also, der kann beim nächsten Punkt, der kann sagen, ich verhänge jetzt Zölle gegen Deutschland, solange in Deutschland nicht die AfD regiert. Ne? Wir wissen ja alle, er würde gerne die AfD an der Macht haben. Also dann ist wirklich alles scheunentorweit offen. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass die deutsche Bourgeoisie das wirklich freiwillig mit sich machen lässt. Vielleicht wird sie niedergekämpft, ne? Das kann sein, aber ich denke, diesen Kampf wird sie aufnehmen. Ich sage jetzt wirklich auch bewusst deutsche Bourgeoisie, denn man muss in dieser Frage, ne, wie man sich zu diesen US-Aggressionen stellt, glaube ich auch immer die Klasseninteressen klar machen. Ne? Also unsere Interessen sind nicht die der Bourgeoisie. Und wenn die Bourgeoisie jetzt sich praktisch eben Trumpschen Aggressionen widersetzt, ist das eine Sache, die wir zur Kenntnis nehmen können, müssen, ne? Aber wie wir unsere eigene Position dann entwickeln, ist natürlich eine völlig andere Frage. Das Ergebnis kann ähnlich aussehen, das Ergebnis kann anders aussehen. Ich denke, wir dürfen nur die Sachen nicht vermischen im Kopf. Und gut, aber wenn es dieses Klasseninteresse eben gibt, praktisch sich nicht jetzt wirklich mit wehenden Fahnen den USA, am Beispiel Grönland, eben zu unterwerfen, dann ist die Bundesregierung in einer wirklich schwierigen Lage. Sie hat sich in einem Wirtschaftskrieg gegen Russland verzettelt. Sie ist tatsächlich ja, wenn man es so nimmt, wie es Baerbock damals formuliert hat, eigentlich auch im Krieg mit Russland. Ne? Sie hat mit China einen riesigen Wirtschaftszopf angefangen, ne? Und jetzt auch noch mit den USA. Das halten die nicht durch. Das ist nicht machbar. Ne? Und man kann sehen, dass in der letzten Woche es eine Einigung zwischen der EU und China gab in Sachen Elektroautos. Kleines Detail, aber wichtiges Detail, denn diese Regelung, die jetzt getroffen haben, lautet, die Zölle, die so im Windschatten von Trump gegen chinesische Elektroautos verhängt haben, die sind weg. Es gibt eine andere Regelung, die auch für China jetzt nicht optimal ist, aber die für China machbar ist. Also ein Zurückfahren der Eskalation in dem Wirtschaftskonflikt mit China. Und dann kommt der Merz halt an und sagt sowas, ne, wie eben Russland ist nun mal unser Nachbar in diesem Konflikt. Ne. Möglicherweise muss da jetzt aus dem Interesse der deutschen Bourgeoisie heraus eben etwas zurückgerudert werden, um sich nicht komplett zu überheben und um in Sachen Grönland gegenüber den USA standhalten zu können. Das ist spekulativ. Es kann sein, dass in 3 Tagen das Ganze schon wieder völlig anders aussieht. Es kann sein, dass sie in 4 Tagen einknicken und mit wehenden Fahnen untergehen. Man kann im Moment nichts vorhersagen. Aber ich glaube, das ist im Moment die Interessenlage. Und vielleicht ist in dieser Interessenlage tatsächlich dann eine Verbesserung in diesem, im Ukraine-Krieg eben überraschenderweise doch noch möglich. Aber die Hoffnung würde ich mir jetzt nicht zu sehr machen wollen. Ja, aber interessant, ich hatte mir nämlich auch genau das noch notiert, nämlich, dass Friedrich Merz noch im Sommer 25 auch im Bundestag gesagt hat, dass die diplomatischen Mittel erschöpft seien. Ja. Ja, also eine seiner Kernaufgaben will er nicht erfüllen. Ja. Und jetzt eben genau das, es war der 15. Januar, habe ich mir zumindest notiert, als Merz in Halle, ich habe es übersetzt, gesagt hat, Russland ist ein europäisches Land, ja, unser größter Nachbar, ja, ihn als Nachbar, ne? Russland wurde seit Ewigkeit nicht mehr als Nachbar bezeichnet von der deutschen Regierung. Wenn es uns langfristig gelingt, wieder ein Gleichgewicht mit Russland zu finden, wenn Frieden herrscht, wenn Freiheit garantiert ist und uns all dies gelingt, dann haben wir eine weitere große Prüfung bestanden. Ja. Es war auch Emmanuel Macron, der hat so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gestoßen, als er gesagt hat, Zitat, ich denke, es wird wieder sinnvoll sein, mit Wladimir Putin zu sprechen. Also muss man sich ja eigentlich echt fragen, ne? Bei diesen Tönen. Bisher waren sie ja sehr diplomatiefeindlich, die EU-Oberhäupter. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist jetzt los? Haben die beiden, also Macron und Merz, auf einmal ihre Jobbeschreibung gelesen und haben gesagt, scheiße, es ist eigentlich unsere Kernaufgabe, uns mit anderen Oberhäuptern von bürgerlichen Nationalstaaten irgendwie auszutauschen, ob es jetzt prosperiert oder in der Krise ist. Aber das ist eine unserer Kernaufgaben. Oder, und das hast du ja gerade ausgeführt, ne, sehen die einfach langfristig ihre Position gefährdet, also die europäische Position in den Gesamtentwicklungen. Und ich weiß noch, als wir das letzte Mal gesprochen hatten im Dezember, dem ging ein Besuch von Wadefuhl, ich glaube Ende November voraus in Beijing, wurde nicht empfangen von Xi Jinping, er wurde, ich glaube, vom Außenminister empfangen. Du weißt doch, wie er heißt. Und ja, da ging es ja auch darum, dass man sich wieder ein Stück weit anbietet und sagt, ja, so ganz können wir die Linie ja, die da auch auf dem G7-Gipfel in Kanada angestoßen wurde, vielleicht hat die gute Frau von der Leyen sich da etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, da müssen wir vielleicht wieder ein bisschen anpassen. Also ich glaube, ein Besuch von Klingbeil ging dem auch voraus. Also die deutsche Außenpolitik versucht ja offensichtlich schon seit ein paar Monaten ein Stück weit Kurskorrektur. Weil die Idee, okay, wir gehen mit unserem Daddy an der Seite mit dem Kopf durch die Wand, das scheint sich schlicht nicht zu realisieren. Und ich glaube auch, sie verzetteln sich da unheimlich in viel zu vielen Konflikten, die ihre Möglichkeiten bei weitem überschreiten. Also Russland, China und die USA sich da gleichzeitig irgendwie als Gegner aufzuladen, das ist für die deutsche Bourgeoisie ein bisschen viel. Ja, sehe ich das auch. Ja. Und was sie dann versuchen, also was bisher sind ja die Versuche eher, sich dann wie so, weiß ich nicht, devoter Vasall, sich eigentlich bei den USA einzuschleimen und auf jeden Ruf auf ein Oval Office mit gebücktem, geneigtem Kopf irgendwie anzukriechen. Das scheint ja aber nicht zu funktionieren, ne? Das reicht nicht. Also das ist zwar offensichtlich gewünscht, ich glaube auch, dass es für Donald Trump schon findet das amüsant, wie devot die Europäer sind, aber es reicht ja nicht, um all diese Widersprüche aufzulösen für den europäischen Imperialismus. Ja, ja. Okay, widmen wir uns noch unserem letzten Themenkomplex, nämlich dem Wirtschaftswachstum in China. In diesem Themenkomplex wurde ich, aber ich denke auch du jetzt nochmal übers Wochenende ganz schön überrascht. Da hält nochmal was bereit. Zum einen, die Wirtschaftsentwicklung in China hat Rekordüberschüsse im chinesischen Außenhandel. Also das ist interessant. gerade im Kontext des, wir müssen das ja alles lesen, in der Geschichte 2025 voller Handelskrieg. Ne? Trotz all diesem Handelskrieg, und obwohl China vornehmlich ein Exportland ist, haben die einen Handelsüberschuss gemacht. Ne? Das ist beachtlich. Ein Überschuss von 1,2 Billionen US-Dollar. Und selbst das Handelsblatt, das jetzt nicht gerade im Verdacht steht, eine China-freundliche Redaktionsklima irgendwie zu haben, schreibt, die Zahlen zeigen, die Weltwirtschaft tritt gerade in eine neue Epoche ein. Und ich denke, es spielt dabei überhaupt gar keine Rolle, wie man politisch zur Volksrepublik China steht, also ob man dem jetzt zugeneigt ist und wie man den sozialistischen Charakter da einstellt. Ich glaube, das ist scheißegal, sondern wir müssen uns einfach bemühen, die wirtschaftlichen Entwicklungen zu analysieren und einzuordnen. Und da ist offensichtlich ganz schön was sich am Bewegen. Und einige im deutschen Kapital sprechen hier auch vom zweiten China-Schock. Vielleicht auch etwas panisch, so habe ich es in der jungen Welt gelesen. Der erste China-Schock, damit ist gemeint, das war der Beitritt Chinas in der, ja, wie sagt man, die Welthandelsorganisation auf Deutsch, 2002. Laut FAZ und auch laut dem Handelsblatt will die EU, ähnlich wie die USA, gegen chinesische Konkurrenz weiter vorgehen. Also das ist jetzt keine befriedende Situation, sondern das Echo kommt direkt. Und Jörg, wie ist es? Ist das jetzt eine neue Epoche für neue Wirtschaftskriege? Und Merz ist ja auch gleichzeitig schon direkt auf der Suche nach Alternativen in Indien. Also das gehört, glaube ich, so auch in dieses Paket mit rein. Ne? Ja, das ist sehr vielfältig. Also das eine ist natürlich, es stimmt, dass China diesen Wirtschaftskrieg übersteht und weiter wächst. Ne? Und dass es China gelingt, die reduzierten Exporte in die USA wegen dieser Zölle, die auszugleichen durch Exporte in andere Weltgegenden. Mhm. In dem Fall vor allem nach Afrika und Südostasien, wo die Exporte massiv hin zugenommen haben, also gestiegen sind. Das heißt also, China gelingt es praktisch, mehr oder weniger seine Wirtschaft durch diesen Wirtschaftskrieg zu steuern und die Ausfuhren in die USA zu ersetzen, also die wegfallenden Ausfuhren in die USA zu ersetzen durch Ausfuhren eben in andere Weltgegenden. Das klappt. Das bedeutet eben auf dieser Ebene, auf der Handelsebene, scheitert der Wirtschaftskrieg, ne, aus Sicht der Vereinigten Staaten. Das kann man, denke ich, so festhalten. Und es scheitern natürlich auch die Versuche der EU, eben, ne, China zu schwächen in seinem Handel in dem Fall. Das ist so die eine Sache. Die zweite Facette ist, dass die Suche nach Alternativen zu China anhält. Es ist ja so gewesen, dass der Merz in der vergangenen Woche in Indien war, ne, hat dort eben geworben für einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Indien, auch zwischen der EU und Indien. Auch da soll es ein Freihandelsabkommen geben. Und das würde natürlich sozusagen aus Sicht der Bundesregierung die Option eröffnen, dass eben, wenn der Handel mit Indien gestärkt wird, dass dann der Handel mit China nicht mehr das Gewicht hat. Ne? Also dass sozusagen eben andere Länder an Bedeutung gewinnen und die Abhängigkeit vom China-Geschäft, die schon noch da ist auf deutscher Seite, dass die dann schrumpft. Und auf der anderen Seite könnte das natürlich auch dazu beitragen, Indien gegenüber China zu stärken. Ne? Wenn die deutsche Wirtschaft kräftig mit Indien zusammenarbeitet und die EU das insgesamt tut und alle tun das, dann wird Indien stärker und es entsteht ein Gegengewicht zu China in Asien. Das ist ein bisschen die Idee dahinter, das eben auf wirtschaftlicher Ebene auch voranzutreiben. Das heißt, die Bundesregierung zieht eben daraus, dass China in diesem, durch diesen Wirtschaftskrieg halbwegs unbeschadet hindurchkommt, den Schluss, dass man eben weiterhin versuchen muss, auch andere zu stärken, selber unabhängiger von China zu werden, um in diesen großen historischen Ringen mit China sozusagen eben auf anderen Wegen ein bisschen Fortschritte zu erzielen. Das ist so die eine Seite. Und was jetzt aber auch dazu kommt, und das ist schon eine überraschende Geschichte, es gibt einen Beispiel, und ich denke, es ist nicht, wird das nicht das Einzige bleiben wahrscheinlich. Es gab vor wenigen Tagen neue Handelsvereinbarungen zwischen China und Kanada. Und das ist nun ein überraschender Zug eigentlich gewesen. Wir wissen ja, dass Kanada massiv bedrängt wird von den USA, auch mit einem Zollkrieg, der das Land wirklich hart trifft. Wir wissen auch, dass Trump schon lange gesagt hätte, will eigentlich, dass auch Kanada ein US-Bundesstaat wird, also ein weiterer Annexionsplan. Man weiß auch, dass die kanadische Bevölkerung zur überwiegenden Mehrheit auf 180 ist. Es geht immer mal wieder durch die Medien, dass in Kanada sehr populär ist, der Boykott US-amerikanischer Spirituosen, also zum Beispiel Bourbon Whisky aus den USA, hat tatsächlich massive Einbrüche in Kanada hinnehmen müssen. Und das ist jetzt nicht deswegen so interessant, weil jetzt Bourbon Whisky die Paradeindustrie der Vereinigten Staaten wäre. Das ist es natürlich nicht. Aber das ist deswegen interessant, weil es ein bisschen die Stimmung in der kanadischen Bevölkerung zeigt, ne? Die nun überhaupt nicht gewillt ist, sich diesen US-Aggressionen da unterzuordnen. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr interessant, dass es eben neue Vereinbarungen zwischen der kanadischen Regierung und der chinesischen über eine Erleichterung des Handels gibt. Kanada hat beschlossen gehabt vor 2 Jahren eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Elektroautos auf 100%. Ne, also Trumpismus praktisch. Ne? Und das haben die noch getan, bevor Trump überhaupt an der Regierung war. Ne, also wirklich eine knallharte Zollkriegsführung gegen China. Diese Zölle wurden jetzt gesenkt auf, ich meine, 6,9%. Ne, also fast nichts mehr. Ne, und damit ist praktisch sind Tür und Tor geöffnet worden in Kanada für den Import chinesischer Elektroautos. Das ist so eine Art Aushängeschild. Aber das ist längst nicht alles. Die kanadische Regierung will, dass China in den kanadischen Elektroautosektor investiert. Das ist ein doppelter Kracher, denn zum einen wollen die, dass China in Kanada investiert, während Trump gleichzeitig chinesische Investitionen überall rausdrängen will. Und auf der anderen Seite auch noch den Elektroautosektor, ne, den Trump nun überhaupt nicht mag. Ne? Der will ja, eigentlich setzt er ja wieder auf Öl und Benzin, volle Kanne. Das heißt, das ist ein doppelter Affront. Und das geht sogar so weit, dass der Mark Carney, der kanadische Premierminister, gesagt hat, er will auch, dass China in die kanadische Energiebranche, erneuerbare Energien investiert, also in kritische Infrastruktur. Und das ist nun wirklich, damit fordert er praktisch den Trump auf ökonomischer Ebene direkt heraus, denn das ist exakt das Gegenteil von dem, was die US-Regierung im Moment durchsetzen will. Ja, und das ist natürlich doppelt interessant, denn zum einen sieht man daran, wie der Widerstand gegen diese brachial durchgesetzte US-Dominanzpolitik weltweit, wie der Widerstand wächst. Und zwar sogar beim Nachbarstaat Kanada, ne, der wirklich, wirklich abhängig ist ökonomisch von den USA. Aber selbst die lehnen sich dagegen auf. Und auf der anderen Seite, offensichtlich ist es für die so, dass sie dazu meinen, die Kooperation mit China wieder verbessern zu müssen. Ne? Und das ist für China natürlich eine Riesenchance, aus den Versuch der US-Regierung zu unterlaufen, China weitestmöglich zumindest im Westen zu isolieren, auf ökonomischer Ebene. Und von daher, das hat möglicherweise ganz neue Türen geöffnet, dieser Schritt Kanadas eben. Man muss schauen, wie das weitergeht. Und auch im Fall von Kanada hat das eben sehr viel zu tun da mit der unmittelbaren Bedrohung durch die USA, auch mit den Annexionsdrohungen. Carney hat auch gesagt, er bringt das in Verbindung auch mit der Drohung gegenüber Grönland, die er ganz klar ablehnt. Ja. Also ja, möglicherweise stößt eben die US-Gewaltpolitik da schon mal an einen wirklich harten Brocken direkt im nördlichen Nachbarland. Wenn man das mal heute so zusammensummiert, hinsichtlich dem 51. Gouverneur in Kanada, Mark Carney, der hatte das wahrscheinlich auch einfach ein bisschen satt, immer so ein bisschen schikaniert zu werden, aber das ist jetzt nicht, daraus entsteht keine Politik. Aber wenn man die US-amerikanische Außenpolitik gegenwärtig hinsichtlich Kanada, Grönland, in Venezuela möchten sie jetzt die Übergangsregierung, werden sie durchsetzen zu stellen, auch wenn Rodriguez das noch ablehnt, das wird gerade noch verhandelt. In Kuba wird schon drüber gewitzelt, ob nicht Marco Rubio die kubanische Insel leiten sollte und so weiter. Also das hat schon irgendwie alles so einen Beigeschmack von Großraumtheorien von Carl Schmitt. Mhm. Also das sind ja wirklich viele Annexionsofferten, die da gleichzeitig kommen. Also es hat schon, glaube ich, einen ganz schönen Impact. Und da ist dann, und da gebe ich dir recht, wenn das jetzt in so einer kurzen Zeit so zusammenfällt, dann könnte das natürlich auch dazu wirken, dass sich mehrere, vielleicht auch aus dem Selbstschutzmechanismus, dagegen stellen. Und da habe ich mich gefragt, ob das Ganze nicht auch eine Sogwirkung entfalten könnte, ob da nicht auch andere jetzt dem Beispiel Kanadas vielleicht folgen könnten, sich da in Distanz zu gehen zur USA und vielleicht auch schon zur aufsteigenden chinesischen Konkurrenz, da die Nähe suchen. Das könnte ja für andere Staaten auch eine Option sein. Ist schwer zu sagen, muss man schauen. Also klar erkennen kann man, dass der chinesische Handel mit Afrika gestiegen ist, also mit dem afrikanischen Kontinent insgesamt. Da sind sicherlich auch nicht alle Regierungen gleich, aber auf einige, denke ich, trifft das dort zu. In Südostasien kann man ähnliche Tendenzen erkennen, obwohl in Südostasien durchaus auch Befürchtungen da sind, dass die chinesische Hegemonie in der Region wirklich sehr stark wird. Ne, von daher gibt es schon immer ein Interesse an ausgleichenden Faktoren. Aber als Denkmodell ist das sicherlich eine Option für die nächste Zeit. Da muss man einfach schauen, was sich genau tut. Kanada ist da jetzt vorgeprescht. Möglicherweise deutet eben dieses Handelsabkommen der EU, diese Vereinbarung der EU über den Handel mit Elektroautos aus der vergangenen Woche mit China in eine ähnliche Richtung. Spekulativ muss man sicherlich schauen. Ja. Aber man muss ja sehen, das ist ja genau der Grund, warum die US-Demokraten immer auf eine Bündnispolitik gesetzt haben. Ne, das war ja nicht irgendwie Bündnisfriede vor der Eierkuchen. Ne? Das ist ja so, dass man mit einer Bündnispolitik eben genau das verhindern will, wollte, dass andere Staaten abdriften und zu offenen Konkurrenten, vielleicht sogar Rivalen werden. Und naja, der Verzicht auf die Bündnispolitik seitens der Trump-Administration bekommt da möglicherweise halt die direkte Quittung. Ja, also es ist ja wirklich genau das, was bei Zbigniew Brzezinski in den 90ern angelegt wurde. Also da immer einen Keil zu treiben zwischen potenziellen rivalisierenden Machtblöcken. Und naja, wir werden auf jeden Fall weiter beobachten. War auf jeden Fall heute wieder sehr umfangreich. Es ist wirklich unheimlich viel los. Ich hatte ja gehofft, wir haben irgendwann mal zwischendrin so ein Tal, in dem wir uns mal ein bisschen vielleicht dem einen oder anderen Thema tiefer widmen können, aber es sind so viele Gleichzeitigkeiten gegenwärtig, die wir natürlich auch versuchen abzubilden irgendwie. Also es bleibt super spannend. Ja, wir, Jörg und ich, gucken weiter so gut wir können auf alle Bewegungen. Unbedingt. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns da auch nächsten Monat wieder. Jörg, du bist dann bereit? Unbedingt, immer. Okay, dann vielen Dank fürs Dranbleiben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe und bis dahin, ciao. Tschüss.